Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Hallo, hier ist wieder Niemandsland auf Kontrabanda FM 91.4. Wir senden von 10 bis 12 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Es gibt 2 Stunden aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda FM ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 5. Mai 2018. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskers. Ja, nur auf utopischer Basis und diagonal. 10.000 Farben, wie ein Prisma ist da. Deine neue Welt und du lebst hier und bist da. Die neue Welt versteckt sich tief in dir selbst. Und wenn du losgehst, findest du das, was dir gefällt. Die neue Welt versteckt sich tief in dir selbst. Doch du bist der Verlierer, wenn du dich nur noch verstellst. Assalamu alaikum, ich rappe zur Musik. Warte mal, ich steig um und mach den Reim publik. Ich reime im Akkord, brech den Reimrekord. Wort für Wort bin der Türke ohne Fort. Ohne Fort fahr ich fort von Ort zu Ort. Bin der Kapitän an Bord, segel fort. Sofort hab ich mich in dein Ohr gebohrt. Gestatte mir da hier, Madame hier, mal hier, Madame mal dort. Ohren angespitzt. Ich bekam Appetit, großen Appetit, Appetit auf dem Jazzy Jazzy Beat. Schmiede heiße Reime, schmiede sie so wie ein Schmied. Bin noch nicht im Zenit, aber mit Unterschied, der Favorit auf dem Gebiet. Du kapierst, was hier geschieht. Jazz mit Hip-Hop, gemischt in diesem Lied. Die neue Welt versteckt sich tief in dir selbst. Und wenn du losgehst, findest du das, was dir gefällt. Die neue Welt versteckt sich tief in dir selbst. Doch du bist der Verlierer, wenn du dich nur noch verstellst. Die neue Welt, die neue Welt. Die neue Welt, die neue Welt. We'll be right back. Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Nein! Heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Karl Marx zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. 1844 aus Marx Engels Werke, Band 1, Seite 385. Wir gedenken des Denkers und Vorkämpfers des Kommunismus Karl Marx in unserem heutigen Niemandsland. Weltweit wird dieses großen Philosophen gedacht. Mit seinen Analysen und Theorien veränderte er die Welt. Kein Denker vor ihm hatte einen größeren Einfluss auf Anhänger wie Gegner gehabt. Werk und Wirkung lassen sich kaum überblicken. Der heute vor 200 Jahren in Trier geborene Gesellschaftstheoretiker Karl Marx setzt sich in seinen Frühschriften mit dem Philosophen Hegel und dem sogenannten Linkshegelianismus auseinander. Nach der Religionskritik fand Marx in den Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften sein Hauptthema. Dabei arbeitete er eng mit Friedrich Engels, der lebte von 1820 bis 1895 zusammen. Mit ihm formulierte er seine folgenreichen Theorien zum historischen Materialismus und wissenschaftlichen Sozialismus, zur politischen Ökonomie und Entfremdung durch Arbeit. Klassenkampf, Revolution und die Vergesellschaftung der Produktionsmittel führen nach Marx'scher Auffassung über eine Diktatur des Proletariats zur klassenlosen kommunistischen Gesellschaft. Die meisten Gedanken dazu finden sich in seinem dreibändigen Hauptwerk Das Kapital. Marx, der mehrfach ins Exil musste, starb am 14. März 1883 in London. Die Hauptwerke von Karl Marx sind die folgenden: Thesen über Feuerbach, 1845 erschienen, Das Kommunistische Manifest, 1848 zusammen mit Friedrich Engels, Lohnarbeit und Kapital, 1849, zwischen 1857 und 1859 entstand das Werk Schriften zur politischen Ökonomie und schließlich das Hauptwerk Das Kapital. Der erste Band wurde 1867 veröffentlicht und 1885 und 1894 bereits postum das Kapital Band 2 und 3. Karl Marx. Karl Marx weist darüber hinaus in eine Welt, in der der Mensch dem Menschen weder Herr noch Knecht ist. Die Alternative ist nicht, wie Weiland, der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm von der CDU, meinte, Jesus oder Marx. Die Alternative heißt Sozialismus oder Kapitalismus. Und solange diese Grundfrage der Menschheit nicht entschieden ist, bleibt Karl Marx hochaktuell. Die Worte, die sein Freund und Genosse Friedrich Engels anlässlich von Marx Beerdigung 1883 sprach, haben sich bewahrheitet. Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk. Die Tageszeitung Junge Welt bringt heute als einzige marxistische Tageszeitung im deutschsprachigen Raum eine Beilage zum runden Geburtstag. Marx 200, Spezial 16 Seiten, extra Marx. Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber der preußischen Botschaft hat das nicht gefallen. Für die habe ich es ja nicht geschrieben. Ich hoffe, dass ich diese alte Welt sehr bald zusammenbrechen sehe. Ich will frei sein. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Es wird Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 75. Teil. Zivilbevölkerung. No pasarán. Pasaremos. Malaga, Februar 1937. Über die Behandlung der Zivilbevölkerung durch die nationalistischen Truppen in diesem Frontabschnitt berichtet der Deutsche Heinz Maaßen. Wir lagen am Ausgang des Dorfes, das wir vor einer Stunde besetzt hatten. Auf den Bergen vor uns lagen die Faschisten. Soweit die Bevölkerung nicht geflohen war, hatten die Faschisten sie wie Vieh mit sich fortgetrieben. Bei Dunkelwerden bemerkten wir eine kleine Kolonne, die sich von der gegenüberliegenden Seite zu uns herüber bewegte. Als sie näher kam, erkannten wir drei Frauen, einige Kinder und einen Maulesel. Die feindliche Artillerie schoss auf sie wie auf Scheiben. Sie traf aber nicht. Kurz vor Dunkelheit kam die Kolonne bei unserem Vorposten an. Er brachte sie zum Kompaniestab. Die jüngste der drei weinenden Frauen, eine hübsche Andalusierin, stürzte auf die Knie, riss sich das schwarze Kopftuch herunter, warf den Kopf in die Arme und schluchzte impulsiv. Erst begriffen wir nicht, dann sahen wir ihr kurz geschorenes Haar und ahnten, was diese Frau in den letzten Tagen erlitten haben muss. Wir gaben uns alle Mühe, sie zu beruhigen und brachten sie unter Bedeckung zurück. Dann erfuhren wir ihr Schicksal, das Schicksal unzähliger Frauen in den Klauen der Faschisten. Malaga war gefallen. Ihr Bruder hatte bei den Republikanern gekämpft und sie war deswegen denunziert worden. Das kleine Dorf, in dem sie mit der alten Mutter wohnte, war schon tagelang der Schauplatz faschistischer Rachetorturen an den Republikanern gewesen. Auch sie sollte nicht verschont bleiben. Die rohen Landsknechte zerrten die wehrlose Felicitas Rodriguez aus der Wohnung, schoren ihr auf dem Dorfplatz die Haare kurz und schleppten die in ihrer Frauenehre beleidigte und vor Demütigungen fast Wahnsinnige unter Schimpf und Johlen durch den Ort. Die Bevölkerung war gezwungen, diesem schändlichen Schauspiel zuzuschauen, wenn sie nicht in den Verdacht kommen wollte, republikanisch gesinnt zu sein. Durch unseren Vormarsch ermutigt, ist sie dann zusammen mit den anderen Frauen der Hölle entflohen und durch die faschistischen Linien zu uns übergelaufen. Wir haben in den nächsten Wochen noch viele Frauen mit geschorenem Kopfhaar gesehen, die wir von der faschistischen Schmach befreiten. Arthur Köstler ist in Malaga zurückgeblieben. Er hält sich im Haus des englischen Biologen Sir Peter Chalmers Mitchell auf, der zu diesem Zeitpunkt 73 Jahre alt ist. Am Sonntag, den 7. Februar 1937, sitzen die beiden Männer zusammen und diskutieren über das Risiko, in die Hände der Franco-Truppen zu fallen. »Wir besprechen unsere Chancen. Sie sind nicht sehr günstig. Sir Peter hat in der Times zwei offene Briefe gegen die Rebellen veröffentlicht und während eines Besuches in London Vorträge gehalten, in denen er für die Madrider Regierung eintrat. Seine Sympathie für die Roten ist allgemein bekannt. Ich selbst hatte im Hauptquartier Capo de Llanos ein Abenteuer erlebt, das mir einen Steckbrief der Rebellen eintrug. Außerdem hatte ich vor einem Monat jenes Buch über Spanien veröffentlicht, das General Capo kaum zur besonderen Freude gereicht haben kann. Diesem Sündenregister haben wir nur ein Argument zu unserem Schutz entgegenzusetzen, die englische Fahne auf dem Hausdach. Und die ist zurzeit kein sehr wirksames Argument. Das Wetter hat sie arg zerzaust und sie dreht sich hilflos flatternd mit dem Wind. Dennoch, sagt Sir Peter, ich bleibe hier. Sehen Sie, Malaga hat 200.000 Einwohner. Morgen kommen die Rebellen herein und werden vielleicht 50.000 erschießen. Die Konsuln sind fort, die Welt ist am Schicksal Malagas desinteressiert und die Faschisten können hier machen, was sie wollen. Wenn sie erfahren, dass ich hier bin, ein distinguierter ausländischer Zeuge sozusagen, dann erschießen sie vielleicht nur 40.000. Und selbst wenn meine Anwesenheit die Sache nicht ändern sollte, bleibe ich da. Ich will, falls ich überlebe, der Welt nachher sagen können, was in Malaga geschah. Niemals bisher, weder in Badajoz noch in Toledo, hat ein Ausländer gesehen, was die Rebellen machen, wenn sie in eine eroberte Stadt hineinkommen. Ich glaube, das lohnt das Risiko. Dann versuchte er mich zu überreden, dass ich mich doch noch davon machen sollte, da ich noch schwerer kompromittiert sei als er. Ich wiederum versuchte, Sir Peter zu beweisen, dass ich ihn unmöglich allein lassen könne. Schließlich sei er ein Mann von 73 und ich 32. Trotz der solemnen Stimmung, dieses Argument hört Sir Peter nicht gern. Sir Peter geht auf sein Zimmer und kehrt mit zwei metallenen Etuis zurück, die aussehen wie die Behälter von Patentrasierapparaten. Es ist aber in jedem eine Morphiumspritze drin, mit je einer Reservenadel und einer Tube. »Sehen Sie«, sagt Sir Peter, »ich habe die Abbildungen in Ihrem Buch gesehen.« Er meint die Fotografien der gefolterten und verstümmelten Opfer Frankos. »Und diese Perspektive lockt mich nicht. Ich möchte nicht, dass die mich lebend bekommen.« Dann erklärte er mir mit wissenschaftlicher Gründlichkeit, er ist Ehrendoktor zweier Universitäten, wie man eine Morphiumspritze handhabt. Die Tube enthält genug Tabletten, um den Scheußlichkeiten aller Bürgerkriege zu entrinnen. »Man muss natürlich die Nadel vor dem Einstich über einer Flamme desinfizieren«, erklärt Sir Peter, »sonst kriegt man eine Phlegmone, eine eitrige Zellgewebsentzündung.« Ich bemerke, dass es in der fraglichen Situation auf eine Phlegmone mehr oder weniger wohl nicht mehr so sehr ankommen würde. Sir Peter meint, dass die Bemerkung logisch zutreffend sei. Als am nächsten Tag, am 8. Februar 1937, Malaga in die Hände der Rebellen fällt, macht Köstler seinem Groll über das Versagen der republikanischen Führer in seinem Tagebuch Luft. »Es ist vorbei, Malaga hat kapituliert. Mir fallen die letzten Worte Villalbas, des republikanischen Kommandanten der Stadt, ein. Die Lage ist ernst, aber Malaga wird sich verteidigen.« Malaga hat sich nicht verteidigt. Die Stadt wurde von ihren Führern verraten, verlassen, ans Messer geliefert. Die Rebellenkreuzer haben sie zerschossen und die Schiffe der Republik kamen nicht. Die Rebellenflugzeuge säten Panik und Tod und die Flugzeuge der Republik kamen nicht. Die Rebellen hatten Artillerie, Panzerautos und Tanks und die Waffen und Munition der Republik kamen nicht. Die Rebellen rückten im Halbkreis von allen Seiten vor und auf der einzigen Straße, die Malaga mit der Republik verband, war die Brücke seit 4 Monaten kaputt. Die Rebellen trieben ihre Soldaten mit eiserner Disziplin, mit Sperrfeuer im Rücken vorwärts. Und die Verteidiger Malagas hatten keine Disziplin, keine Führer und keine Gewissheit, dass die Republik hinter ihnen stand. Italiener, Mauren und Fremdenlegionäre kämpften mit dem professionellen Mut der Söldner gegen das Volk. Und die Soldaten des Volkes, die für die eigene Sache kämpften, liefen davon. Die schuldigen Führer Malagas, die ihre Soldaten im Stich gelassen haben, wurden vor ein Kriegsgericht gestellt. Die schuldige Regierung Largo Caballeros, die Malaga im Stich gelassen hatte, wurde abgesetzt. Die schuldigen Regierungen der großen Demokratien, die die Spanische Republik im Stich gelassen hatten, konnte man weder absetzen noch vor ein Kriegsgericht stellen. Ihnen wird die Geschichte ihr Urteil sprechen. Aber davon stehen die Toten nicht wieder auf. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 75. Teil, Zivilbevölkerung, eine Niemandslandproduktion, 2018. Buchhinweis zum Nachlesen. Ich empfehle das Buch von Arthur Köstler, Ein spanisches Testament, erschienen in Zürich 1938. No pasarán!

und trotzdem weiterlebt. Auch wer mit seiner Hand nur immer Gläser hebt. Möchte ich tot und lebendig sein, möchte ich tot und lebendig sein, tot und lebendig sein. Schlaraffian, Kanaan, Ardestan, Kommunistan, wo ist das gelobte Land, das man so en passant ganz leicht und notfalls auch zu Fuß erreicht, das gelobte Land. Nicht in der Herde, die ein Zischler treibt und die dann nachher noch im Grießbeiß stecken bleibt, vorm gelobten Land. Vielen Dank. Im Spiegel gibt es so eine schöne Sektion, die heißt Früher war alles schlechter, und da beweist ein Spiegelautor immer, dass es heute viel, viel besser ist als früher. Das ist dann immer eine gute Dosis Optimismus. Da werden dann einzelne Themen der Menschheitsgeschichte aufgegriffen, wie Malaria-Fälle sind zurückgegangen in den letzten 100 Jahren und solche Geschichten. Und da ist natürlich auch einiges dran, aber es gibt Dinge, da wird die Welt einfach immer schlechter. Und das ist im Moment die Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen hat die Rangliste der Pressefreiheit 2018 veröffentlicht. Mit diesem Thema werden wir uns die nächsten Minuten beschäftigen. Doch ich grüße zuerst einmal Werner, der ist gerade ins Studio gekommen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Finde ich, hast du mich ja gleich empfangen mit diesem, mit dieser Geschichte vom Spiegel da, dass dann der Spiegelautor beweist, dass es heute immer noch besser ist als früher. Und ich meine, da hat der Spiegel ja dann seine Funktion erfüllt, oder sagen wir die Presse generell, uns einzureden, dass heute alles immer besser ist als früher, nicht wahr? Man muss aber dazu sagen, er meint natürlich nicht alles. Er sucht ein paar ausgewählte Segmente und Themen heraus. Okay. Und sagt, hier zumindest ist es besser geworden. Und da freut man sich auch, weil ja bekannt ist, dass der Spiegel sehr viel in den Kloaken unserer Gesellschaft wühlt und auch die Skandale aufdeckt und die dunkle Seite der Gesellschaft und der Politik schildert und da voll auch reingeht. Pressefreiheit Nummer 1. Das Land mit der größten Pressefreiheit ist, was glaubst du, Werner? Ich nenne dir mal 3. Schweden, Niederlande, Finnland oder Norwegen? Boah, das ist so ungefähr der gleiche Mischmasch, also mir ist es nicht so wichtig. Gut, es ist Norwegen nach der, sagen wir mal, Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Die Rangliste der Pressefreiheit wird seit 2002 jährlich erstellt und misst durch 87 Fragen die Situation von Journalistinnen und Journalisten, Medienhäusern und zivilen Bürgerreporterinnen und Reportern in 180 Ländern dieser Erde. Damit ist die Rangliste der Pressefreiheit eines der besten Instrumente, um Informationsfreiheit sowie Pressefreiheit in einer Region zu erfassen. Der Index ist allerdings kein Beurteilungsmaßstab für die Qualität von Journalismus, die durch verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen eingeschränkt sein kann. Auf Platz 1 und 2 liegen, wie bereits im Vorjahr, Norwegen und Schweden. Die Niederlande haben es mit einer Verbesserung um 2 Plätze auf Rang 3 geschafft. 7 von 10 Ländern in den Top 10 sind nach wie vor europäisch. Auf Platz 6 hat es Jamaika geschafft. Auf Rang 8 und 10 liegen Neuseeland und, Achtung, Costa Rica. Mit einem zusätzlichen Score von 4,97 bzw. 4,75 Punkte sind Tschechien und die Slowakei die Score-Verlierer des Rankings 2018. Sie büßen 11 und 10 Punkte in der Rangliste ein, gefolgt von Nordkorea, das angesichts seines bisherigen letzten Platzes auch mit dem dritthöchsten Scoregewinn von 3,89 nicht weiter fallen kann. Am meisten Plätze verloren hat mit einem drastischen Fall um 18 Plätze Malta, das jetzt nur mehr auf Rang 65 von 180 liegt. Von den Ländern mit den höchsten Rangverlusten sind 4 von 5 Ländern europäisch. Das ist interessant. Europa hat sich ja immer damit gebrüstet, wie frei und toll hier alles ist. Malta und Tschechien um 11 Ränge verschlechtert auf Platz 34, Serbien um 10 Ränge verschlechtert auf Platz 76 und die Slowakei um 10 Ränge verschlechtert auf Platz 17. Der Irak ist mit einem zusätzlichen Score von 2,53 und einem Rangverlust von 2 Plätzen in die Kategorie der schwarzen Länder abgerutscht. Ich muss da kurz zu etwas sagen. Die haben also von Reporter ohne Grenzen eine Art Landkarte entwickelt. Und diese Landkarte zeigt uns die Welt in verschiedenen Farben. Es gibt Länder, die sind schwarz. Da ist die Pressefreiheit sehr, sehr böse kontrolliert und gebeutelt. Dann gibt es Länder, die sind dunkelrot. Da herrscht auch wenig Pressefreiheit. Dann wird es langsam braun. Dann wird es gelb-grün, so eine Art Gelbstich. Und dann kommen Länder, die sind weiß. Und da ist Grönland ganz vorne. Man denkt erst, das wäre das Packeis, aber es ist die reine Weste, die Grönland hat im Umgang mit der Pressefreiheit. Die meisten Plätze gut gemacht haben hingegen Gambia, Südkorea und Griechenland mit einer Verbesserung von 21, 20 und 14 Rängen. Im Score haben sich Gambia, Usbekistan und der Iran um 8,35, 5,28 und 4,4 Punkten am stärksten verbessert. Insgesamt wurden im Jahr 2017 65 Journalistinnen und Journalisten getötet. 326 wurden inhaftiert und 54 wurden als Geisel gehalten. In den letzten 15 Jahren wurden insgesamt 1035 Journalistinnen und Journalisten getötet. Im Jahr 2018 wurden bisher 13 Journalistinnen ermordet. Ja, dann, weil du offenbar am Anfang schon was zum 200. Geburtstag von Karl Marx gesagt hast, ne? Genauer heute vor 200 Jahren, am 5. Mai. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage, ist heute alles besser als früher in Bezug auf Pressefreiheit? Da braucht man ja nur an Spanien zu erinnern, die im Zusammenhang mit den Geschichten in Katalonien, Zentralregierung, in Madrid wird alles zensiert, was positiv sein könnte für die Katalanen hier. Und umgekehrt ist es genauso. Hier im katalanischen Fernsehen geht es genau andersrum, oder diverse Gerichtsurteile in letzter Zeit gegen die Meinungsfreiheit. Und gut, Norwegen steht wohl an der Spitze, aber der Marx selber hatte nicht vor 200 Jahren, aber vielleicht vor, Mathematik war ich 170 nicht Jahren. So gut. Ich meine die Zeit vom jungen Marx, ja, da hatte der damals auch schon Probleme mit der Zensur. Der war ja, sagen wir, als Links-Hegelianer eher empfindlich als die Rechts- oder die Alt-Hegelianer, er und die anderen, die haben sich dann mehr um solche Probleme gekümmert, konkrete, ja, Armut, gesellschaftliche Armut, Weiterentwicklung der preußischen Gesellschaft, Partizipation der großen, eben, oder besser gesagt Nicht-Partizipation der breiten Bevölkerungsmehrheit, Diskriminierung von Menschen, die keine Christen waren, und natürlich staatliche Zensur, ja. Also er selber hat da war der vielleicht 20 Jahre alt, oder so, dann war einer der Hauptmitarbeiter von der Rheinischen Zeitung, ne, und wurde dann eben auch von der Obrigkeit an Zensur ausgeübt und am Ende 1843 dann unten verboten, die Zeitung. Ja. Naja gut, aber mit oder ohne Zensur, wir wissen ja, die klassenlose Gesellschaft wird nicht einfach so kommen, sie muss erkämpft werden. Spanien liegt auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen auf dem 31. Platz, um 2 Plätze abgerutscht. Vorjahresrang 29, die Punktzahl Spaniens liegt bei 20,51. Die Vorjahrspunktzahl lag bei 18,69. Das funktioniert so, je weniger Punkte man hat, umso höher steigt man in der Rangliste, weil diese Punkte eigentlich Abzüge sind, Abzüge für Verstöße gegen die Pressefreiheit. Nun ist heute und heutzutage natürlich sehr schwierig, noch zu sagen, was ist Pressefreiheit, weil die Strukturen der Presse verändern sich ja vor unseren Augen rasend schnell. Das gedruckte Wort in den Zeitungen hat immer weniger Bedeutung. Die Leute twittern sich da durch die sozialen Netzwerke. Auf Facebook alle übernehmen alle möglichen Nachrichten von den Presseagenturen. Wir wissen, die Nachrichten auf den Presseagenturen sind natürlich frei. Da kann jeder hingehen, sich aus dem laufenden Nachrichtenticker alles rausfischen und sich daraus eine Zeitung zusammenbasteln. Das machen natürlich auch diese kleinen Gratiszeitungen, die man hier an den U-Bahnhöfen in die Hand gedrückt bekommt morgens um 7 Uhr, wenn man zur Arbeit eilt und rast. Und das ist die eine Quelle. Die andere Quelle ist natürlich dann auch die Gerüchtequelle und die Fake News Quelle und die sogenannten dunklen und fremden Kanäle. Und hier könnte man natürlich auch eine Art Definition von Pressefreiheit wagen, wo man sagen würde, wenn also irgendeiner, der glaubt, zu irgendeinem Thema etwas sagen zu müssen und hat Einfluss und viele Followers, so heißt das ja heute, das sind die Anhänger, die Anhängerschaft auf YouTube, und verbreitet da irgendeine politische Nachricht, dann fragen wir uns, ist das Presse? Ist das auch Pressefreiheit? Und wenn der Typ lügt oder das völlig dumm darstellt oder wenn ihm überhaupt die intellektuellen Mittel fehlen, um eine Nachricht zu erkennen und er nicht mitkriegt, dass er da einfach nur eine Meinung, die auf Vorurteilen und Halbwahrheiten beruht, ausposaunt, ist das dann noch Presse? Ist das Information? Oder wie soll man das eigentlich definieren? Das heißt, es ist sehr schwer. Trump in den USA. Ne? Ja, Trumps Weltbild besteht natürlich aus seinen verquasteten Ansichten, rassistisch und machistischen und Hegemonialideen eines längst ja nicht mehr existierenden kulturellen Imperiums USA. Und das ist eben auch ein großes Problem, wenn man sich fragt, was ist das eigentlich? Wenn man diese Typen dann verbietet und sagt, hey, hey, stopp, so ein Mist wollen wir nicht mehr in unseren Medien haben, dann könnte das natürlich auch als Einschränkung der Pressefreiheit gelten und viele, besonders in Südamerika, von den rechten und von rechten Sekten finanzierten Zeitungen, die reklamieren natürlich genauso die Pressefreiheit für sich und schreien dann auf, wenn zum Beispiel eine Regierung ihre Lügen, die sie da verbreiten, verbieten will, dann heißt es, die Pressefreiheit ist eingeschränkt, die verbieten uns ja, unsere Meinung zu sagen. Wenn die Meinung aber auf Lügen und auf Verleumdungen und auf falschen Wahrheiten beruht, was soll man dann machen? Das sind also alles Themen, die man sich vor Augen führen muss, wenn man über dieses Thema auch spricht. Ja, oder sie kaufen eben selber die großen Medienkonzerne und produzieren dann ihre eigenen Fake-Nachrichten. Also gerade der Trump, der ist gestern aufgetreten bei der Jahresversammlung der NRA, dieser National Rifle Association, und zwar in Dallas hat es stattgefunden. Also die wichtigste Waffenlobby in USA und auch, darf man nicht vergessen, einer von den wichtigsten Spendern für den Wahlkampf der Republikaner. Ja. Und da ist er jetzt gestern aufgetreten und also 3 Monate nach dieser letzten Schießerei da an der High School in Parkland in Florida. Und da kurz danach gab es dann massenhaft Hunderttausende von Schülern, hauptsächlich sind auf die Straße gegangen, um ein schärferes Waffengesetz zu verlangen. Und da ist er dann ein paar Wochen lang wieder ein bisschen pazifistischer geworden oder hat sich so gegeben. Aber jetzt, gestern war dann endgültig wieder die Scham vorbei. Ja, und nur noch eine kleine Information auch zu dem Thema. Wie viele Kinder sind in USA mit Schusswaffen getötet worden in den letzten 6 Jahren? Vor 6 Jahren gab es an einer anderen Schule, einer Grundschule in Connecticut, eine große Schießerei, das war im Dezember 2012. Und bis heute, bis jetzt vor einem Monat, sind 7000 Kinder in den USA mit Schusswaffen getötet worden. Und das sind also zum Beispiel mehr als US-Soldaten auf der ganzen Welt, wo sie unsere Freiheit und die Demokratie verteidigen, seit dem 11. September 2001 sind weniger US-Soldaten gestorben als Kinder in den USA mit Schusswaffen. Und da tritt er jetzt also gestern auf bei diesem Treffen von der NRA in Dallas, in Texas. Und da hat er sich jetzt wieder stark gemacht für die Segunda Enmienda, also diesen Zusatzartikel, der zweite Zusatzartikel zur Verfassung der USA, der eben den Bürgern das Recht zum Besitz und zum Tragen von Waffen garantiert. Und das ist so seit 1791, ja, also seit mehr als 200 Jahren. Und dieses Recht kann nicht eingeschränkt werden vom Staat durch Gesetze. Also das ist quasi ein von Gott gegebenes Recht. Und also wörtlich ist es so gefallen. Ich weiß jetzt nicht mehr von ihm oder von anderen Rednern daher. Dann kommt dazu, dass die NRA 5 Millionen Mitglieder hat, und weil das eben von Gott gegebenes Recht ist, sind die ganzen evangelischen Kirchen und Sekten auch dagegen, das einzuschränken, dieses Recht auf Waffen zu tragen. Und der braucht natürlich diese Leute jetzt für die Wahlen im Herbst. Da ist dann die Hälfte von seinem Mandat um. Und wenn da jetzt zum Beispiel die Republikaner entweder im Senat oder im Abgeordnetenhaus die Mehrheit verlieren würden, dann ist er wahrscheinlich geliefert. Ne? Dann könnte ihn höchstens wieder ein kleines außenpolitisches Abenteuer retten, zum Beispiel einen Krieg mit Iran anzufangen oder so. Noch einmal zurück zur Frage der Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen hat natürlich ausdrücklich betont, dass man nicht die Qualität der Informationen, die unter die Pressefreiheit fallen, bewerten möchte. Ein paar Worte zur Methodologie. Ein Fragebogen bestehend aus 117 Fragen wird weltweit an Expertinnen und Experten geschickt und beantwortet. Darauf aufbauend wird in 7 Kategorien ein Punktwert vergeben. Einbezogen werden Ereignisse zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2017. Das erste Thema ist Pluralität. Dieser Indikator misst, inwiefern verschiedene Meinungen abgebildet sind. Medienunabhängigkeit misst, wie stark Medien unabhängig vom Einfluss von Politik, Regierung, Wirtschaft oder Religion arbeiten können. Da wären wir ganz oben auf der Rangliste Kontrabanda FM. Wir haben nämlich keinen Einfluss. Umwelt- und Selbstzensur analysiert die Umgebung, in der Nachrichtenhäuser agieren. Rechtliche Rahmenbedingungen misst, welchen Einfluss der rechtliche Rahmen hat, innerhalb dessen Medien arbeiten. Thema Transparenz misst die Transparenz von Institutionen und ihren Einfluss auf die Entstehung von Nachrichten. Dann Infrastruktur misst die Qualität der Infrastruktur, die Journalistinnen und Journalisten bei der Beschaffung von Informationen unterstützt. Ich weiß nicht, ob du mal auf den Presseausweis geguckt hast, den wir haben. Da steht hinten drauf in 3 Sprachen, auf Katalanisch, auf Deutsch und auf Englisch und auf Spanisch in 4 Sprachen, dass man bittet, den Inhaber dieses Presseausweises bei der Recherche von Informationen in jeglicher Weise zu unterstützen bzw. auch nicht zu behindern. Gewalt. Diese Kategorie zeichnet alle Formen von Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten auf. Und noch zum Schluss zu diesem Thema ein paar Worte zu der Situation in Deutschland. Deutschland, hatten wir ja gesagt, ist relativ oben auf der Rangliste, Platz 15. Aber da liegt auch einiges im Argen. Hier eine kurze Zusammenfassung, die Reporter ohne Grenzen auf seiner Homepage gestellt hat. Die wichtigsten Probleme in Deutschland sind Anfeindungen, Drohungen und Gewalt gegen Journalisten. Dann Journalisten im Visier von Geheimdiensten und Justiz. Journalistinnen und ihre Informanten sind da betroffen. Die sogenannten Whistleblower, das Whistleblower-Problem. Dann Journalisten werden überwacht, Whistleblower werden abgeschreckt und ein rechtlicher Rahmen wird versucht zu ziehen von den Herrschenden, um diesen Leuten das Leben schwer zu machen. Dann gibt es einen harten Kampf um Informationen von öffentlichen Stellen, die kooperieren oft auch nicht sehr gut mit den Journalisten. Dann werden unliebsame Journalisten ausgeschlossen. Das hat man ganz drastisch gesehen beim G20-Gipfel im letzten Sommer in Hamburg. Da wurden Journalisten einfach nicht in den Saal gelassen zur Pressekonferenz. Und dann natürlich auch das Thema Medien im Strukturwandel. Das heißt, es gibt weniger Vielfalt und es gibt immer mehr versteckte Werbung. Das heißt, es gibt immer mehr von diesen Reportagen, wo man nachher irgendwann merkt, huch, worüber reden die eigentlich? Und dann merkt man, das ist eigentlich ein in Journalismus verpacktes Marketing, um ein Produkt anzupreisen, beziehungsweise um für eine Produktidee zu werben. Schön. damit die Juries denken, dass wir alles noch beim Alten. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen, weil dort die Glaspaläste stehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen, weil dort die Glaspaläste stehen. Ich kann die Elbe nicht mehr sehen. Ich kann die Elbe. Kurz vor 11 Uhr am Mittag hier im Zentrum von Barcelona. Ein Blick aus dem Fenster sagt mir, das Wetter ist grau, ein bisschen kühl und es sieht nach Regen aus. Ein nasser Frühling hier in der Hauptstadt der Katalanen. Ja, jetzt müssen wir das bezahlen, was wir schon vorweggenommen haben, nämlich so ein nicht sehr heavy einen Winter, und es war doch schon sehr warm und Sonne in letzter Zeit, aber jetzt im Moment ist es eher wieder grau und trübe, aber wir wollen keine. Heutzutage kommen die Sommer im Winter. Ja, also wir blasen keine Trübsal. Nein, das sieht nach deutschem Frühling aus. So ist der Frühling ja sehr oft in Berlin oder früher in Deutschland. Ja, aber zu der Frage da, ist früher oder heute alles besser oder alles schlechter, eine zu diesen ewigen Fragen gehört ja auch, wie sieht's aus zwischen Reich und Alt? Reich und Alt oder Reich und Alt? Nee, das fällt sehr oft zusammen, reich und alt, ja. Aber ich wollte sagen, reich und arm, also Vermögensverteilung und so. Und wurde jetzt vor kurzem wieder veröffentlicht, wie es aussieht bei den Managern, bei den Aufsichtsräten, bei den Vorständen, den Direktivos und so weiter. Und also nur im letzten Jahr hier in Spanien sind deren Gelder 14 Mal stärker gestiegen als die durchschnittlichen Löhne und Gehälter der Malocher. Ja? Ich meine, zur Schaffung des Reichtums tragen alle bei, auch natürlich der Manager, der von mir aus 10 oder 11 Stunden jeden Tag arbeitet. Ja? Aber die kriegen jedenfalls für ihre Arbeit 14 Mal mehr. Im Durchschnitt, ja. Und in Deutschland sieht es natürlich genauso aus. Ne? Genau diese Leute gehören da auch zu den Reichen und Superreichen. Und jetzt gibt es einen internationalen Haftbefehl gegen Martin Winterkorn. Also nicht nur hier gegen Puigdemont von Katalonien, das greift jetzt offenbar um sich. Und Martin Winterkorn, und das ist der frühere Volkswagen-Chef, ne, der wird jetzt in den USA angeklagt wegen Verschwörung und Betrug. Verschwörung gibt's im deutschen Recht nicht, aber Betrug natürlich ja. Und jetzt hat er das Problem, solange er in Deutschland bleibt, läuft er keine Gefahr. Nach dem Artikel 16 des Grundgesetzes darf kein Deutscher an das Ausland ausgeliefert werden. Ja. Das ist zwar inzwischen ein bisschen verwässert, dieses Prinzip. Deutsche können inzwischen auch an andere EU-Länder ausgeliefert werden. Und die USA haben eben schlauerweise über 100 bilaterale Auslieferungsabkommen abgeschlossen mit einzelnen Ländern, auch mit allen EU-Ländern. Und das ist jetzt sein Problem. Ne? Und dazu kommt der Gute, der sitzt dann auch noch im Aufsichtsrat von Bayern München. und ist natürlich seither immer mitgeflogen, wenn die Bayern zum Beispiel in der Champions League ein Auswärtsspiel hatten. Ne? Aber jetzt am letzten Dienstag, wo die Bayern in Madrid unentschieden gespielt haben, da ist er dann vorsichtshalber schon mal zu Hause geblieben. Ne? Na gut, in diesem Fall bleibt ihm noch ein kleiner Trost. Da gibt's in 2 Wochen das Pokalfinale Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Aber das findet in Berlin statt. Ne? Da braucht er keine Angst zu haben. Also das war der frühere VW-Chef. Und der neue, ein gewisser Herr Müller, der gehört natürlich auch zu dieser Clique von Leuten. Und wenn die gefragt werden nach ihren hohen Gehältern, dann was ist das permanente Argument immer? Ja, wir tragen ja eine ungeheuer große Verantwortung. Also der dieser Müller da, der verdient jedes Jahr 10 Millionen Euro. Matthias Müller. Und der hat jetzt noch ein neues Argument dazu gebracht. Wir stehen ja dauernd auch mit einem Fuß im Knast. Ja? Und da hat er natürlich recht, ne? Weil auch gegen ihn jetzt, gegen den neuen Chef, besteht der Verdacht der Marktmanipulation. Und da würde es immerhin bei einer Verurteilung bis zu 5 Jahren Haft geben. Ja. Und zwar war der früher Vorstand bei Porsche SE, das ist der damalige Hauptaktionär bei VW gewesen. Und der Verdacht ist, dass er also bewusst verspätet informiert hat über die finanziellen Risiken von diesem Skandal da, Dieselgate, ja. Und jetzt ist es aber so, die Gesetzeslage ist so, dass wenn sich bei irgendeinem Aktienunternehmen Risiken ergeben, Risiken bekannt werden, dann muss das sofort an die Börse gemeldet werden. Ne? Damit soll natürlich die Rechte von allen Aktionären gewahrt werden, dass dann gleiche Chancen bestehen. Ne? Und die Mitteilung damals von VW über diesen Dieselskandal, die wurde aber um 4 Tage verzögert. Also das reicht ja locker, ne? Wenn du noch schnell deine Aktien loszuwerden, natürlich verscherben willst, ne? Damit du noch Geld dafür kriegst. Ja. Also okay. So sehen unsere Manager aus. Es ist Samstag, der 5. Mai 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Madrid, ETA gibt Auflösung bekannt. Die baskische Befreiungsorganisation, sagen die einen, oder Terrororganisation, sagen die anderen, ETA, hat in einem Schreiben die vollständige Auflösung ihrer Strukturen bekannt gegeben. Gestern dann war es soweit, es gab in Südfrankreich eine sogenannte Sitzung von ETAs Selbstauflösung. In einer von der spanischen Zeitung El Diario am vergangenen Mittwoch veröffentlichten und auf den 16. April datierten Mitteilung heißt es, Euskadi da Askatasuna, Baskenland und Freiheit ETA, erkläre ihre politische Aktivität für beendet. Bereits vor mehreren Wochen hatte die Organisation eine entsprechende Entscheidung angekündigt. Offiziell soll die Auflösung Berichten zufolge am Freitag im Rahmen einer internationalen Konferenz in Cambo-les-Bains verkündet werden. Das war gestern und das ging hier natürlich durch die Presse und durch die Medien. 2011 erklärte die ETA ihren Gewaltverzicht und ein Jahr später die Bereitschaft zur Auflösung und Entwaffnung. Letztere war im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Das hat hier in Spanien ein sehr unterschiedliches Echo hervorgerufen. Bei vielen natürlich Erleichterung, bei manchen Skepsis und bei vielen Hohn. Und natürlich auch bei den Angehörigen der über 800 Opfer, 850 sind es, natürlich auch sehr viel bittere Kommentare und sehr viel Bitterkeit, weil diese Leute haben sich natürlich gefragt, und wofür das alles? München. Geheimdienst bestimmt, was gemeinnützig ist. Jawohl, so sieht's aus in Deutschland. Extremistische Vereine sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs BFH grundsätzlich nicht gemeinnützig und können daher auch keine Steuerprivilegien in Anspruch nehmen. Wird ein Verein in einem Verfassungsschutzbericht des Bundes oder der Länder ausdrücklich als extremistisch bezeichnet, ist er nicht gemeinnützig, wie es in dem am Mittwoch in München veröffentlichten BFH-Urteil heißt. Aktenzeichen VR36-16. Diese Entscheidung des höchsten deutschen Finanzgerichts zufolge gilt in solchen Fällen die Beweislastumkehr. Der Verein müsse dann beweisen, dass er nicht extremistisch sei. Im Streitfall scheiterte damit eine islamische Organisation aus Süddeutschland. Einem Gerichtssprecher zufolge gilt das Urteil für alle von den Inlandsgeheimdiensten als extremistisch eingestuften Vereine, seien sie links, rechts oder religiös. Wer West-Berlin kennt aus den 70ern und 80er Jahren, der kennt natürlich verschiedene Begriffe, zum Beispiel der OSI oder das OSI, das war das Otto-Suhr-Institut. Da wurde fleißig Politologie oder Politikwissenschaft studiert. Wir hatten auch zwei Spieler bei uns in der Mannschaft, die waren OSI-Politologen. Und nun ist der Politikwissenschaftler und Ökonom Elmar Altvater tot. Er war bei der 68er Bewegung und später bei Attac aktiv. Der Politikwissenschaftler Elmar Altvater ist gestorben. Er war einer der profiliertesten Globalisierungsgegner in Deutschland. Ja, natürlich, wir sehen es doch tagtäglich. Und im Übrigen ist das nicht nur eine These von Robert Kurz, sondern das hat Rosa Luxemburg schon vor 100 Jahren in ähnlicher Weise gesagt. Kapitalismus, der stellt uns vor die Alternative Sozialismus oder Barbarei. Das war Rosa Luxemburg vor 100 Jahren. Und diese Barbarisierung, die können wir tatsächlich überall in der Welt auch erblicken. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Deutschland hier die Normalität des Kapitalismus heutzutage wäre. Das ist eher die Ausnahme einer glücklichen Insel in einem ziemlich chaotischen Weltmeer kapitalistischer Entwicklung. Er ist tot. Der Professor für Politikwissenschaft starb am 1. Mai im Alter von 79 Jahren. Das teilte die Nichtregierungsorganisation Attac mit, wo Altvater sich viele Jahre engagierte. Altvater war schon früh politisch aktiv. Zunächst arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent am Otto-Suhr-Institut, OSI, und erhielt dort 1971 eine Professur für politische Ökonomie. Zeitgleich arbeitete Altvater in der sozialistischen Assistentenzelle mit einer Denkzentrale der 68er. Er war ebenfalls Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS. Altvater blieb auch später einer der profiliertesten Kapitalismuskritiker in Deutschland. Bekannt wurden seine Bücher Grenzen der Globalisierung von 1996 und Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, von 2005. Den Raubbau an der Umwelt begriff er als Teil der Destruktivkräfte des Kapitalismus. Elmar Altvater war Gründungsmitglied der Grünen, trat später der Linken bei und gründete den wissenschaftlichen Beirat von Attac mit. Wir haben es also mit einer steigenden Ungleichheit in der Welt zu tun, auch in Europa, auch in Deutschland. Wir haben es mit riesigen Vermögen, die sich inzwischen gebildet haben, zu tun und auf der anderen Seite dann entsprechend riesigen Schulden, die zu Verpflichtungen führen, die nicht eingehalten werden können. Und dann haben wir so eine Krisensituation wie in Griechenland, die sich dann auch unmittelbar, aber wirklich unmittelbar, auch in der Arbeitswelt bemerkbar macht, in Form von Arbeitslosigkeit und Prekarisierung. Ich kenne den. Ich war damals nicht am OSI, sondern an der WISO. Aber das liegt praktisch gegenüber. Und ich war auch bei Vorlesungen von dem. Ja, ich glaube, ich habe den auch schon mal in einer Kundgebung sprechen hören. Und an der Uni natürlich auch. Osnabrück. Der 200. Geburtstag des Philosophen Karl Marx beschert auch seinem Hauptwerk Das Kapital einen kleinen Absatzboom. Jawohl, Der Verkauf sei bereits 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20% auf 2650 Exemplare gestiegen. Das sagte die Geschäftsführerin des Karl Dietz Verlags, Sabine Nuss, der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Mittwoch. In diesem Jahr werde ein Zuwachs auf deutlich mehr als 3000 Bücher erwartet. Das ist für ein historisches Werk eine immens hohe Zahl, die nur die wenigsten aktuellen wissenschaftlichen Titel erreichen, erklärte Frau Nuss. Schauen wir einmal auf die aktuellen Themen des heutigen Tages. Ich klicke mal auf die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. US-Präsident Trump verspricht Waffenlobby, Gesetze nicht zu verschärfen. Das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf Waffenbesitz sei sicher, solange er Präsident sei, sagte Trump beim Jahrestreffen der NRA. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Florida hatte er noch schärfere Kontrollen beim Waffenkauf vorgeschlagen. Haftbefehl gegen früheren VW-Chef Winterkorn in den USA. Die Justiz wirft ihm unter anderem Betrug im Zuge der VW-Abgasaffäre vor. Laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gibt es außerdem neue Aussagen von VW-Mitarbeitern, denen zufolge Winterkorn früher vom Abgasbetrug wusste, als bislang behauptet. Deutscher Sitz im UN-Sicherheitsrat immer wahrscheinlicher. Israel erklärte am Abend seinen Verzicht auf eine Kandidatur. Damit bewerben sich nur noch Deutschland und Belgien auf die zwei nicht ständigen Sitze im wichtigsten UN-Gremium, die für Westeuropa vorgesehen sind. Mehr Fehltage im Job durch Stress. Nach Informationen der Funke Mediengruppe stieg die Zahl zwischen 2012 und 2016 von fast 20 auf rund 30 Millionen Krankheitstage pro Jahr. Die Zeitungen berufen sich auf eine Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linken. Schwere Erdbeben auf Hawaii. Einige Erdstöße erreichten die Stärke 6,9. Sie ereigneten sich rund um den Vulkan Kilauea, der seit Donnerstag Asche und Lava spuckt. Schäden wurden bislang nicht gemeldet. Mehr als 1000 Menschen haben inzwischen ihre Häuser verlassen. Und das Wetter heute sonnig oder leicht bewölkt. Im Süden stärkere Bewölkung, in Alpennähe örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 12 bis 26 Grad. Der 1. Mai war in diesem Jahr ein Dienstag, der vergangene Dienstag. Und da gab es natürlich sehr, sehr viele Proteste und sehr, sehr viele Arbeitermassen, die auf die Straße strömten, um gegen alles zu protestieren, was ihre Klasse im Moment bedrückt. Das sind die prekären Löhne natürlich an erster Stelle. Aber auch andere Themen mischten sich, besonders hier in Spanien und auch hier in Barcelona, in die typische 1. Mai-Thematik. Da gab es zum Beispiel sehr viel Proteste von Frauen gegen das Skandalgerichtsurteil der Vergewaltiger-Sekte von Pamplona, die sich die Manada, das Rudel, nennt. Und es gab natürlich auch sehr viel Proteste gegen prekäre Löhne, prekäre Lohnsituationen, Rechtslosigkeit, das Fehlen von Tarifverträgen und vieles, vieles mehr. Es ist Dienstag, der 1. Mai 2018. Es ist 20 nach 12 am Mittag und ich stehe hier vor der Kathedrale im Zentrum von Barcelona. Hier haben die Mehrheitsgewerkschaften ihre Kundgebungen. Es sind relativ wenig Leute hier. Ich würde mal sagen 5000 höchstens. Und wir sehen viele Fahnen. Die Fahnen der CCOO, der Comisión Obreras, die Fahnen der UGT. Dann habe ich gerade ein Transparent gesehen von den Leuten von der PSOE bzw. der PSC. Das sind die katalanischen Sozialisten, katalanische Sozialistische Partei. Drüben eine sehr kleine, aber lautstarke Gruppe einer kommunistischen Organisation. Die haben als Losung ausgegeben und auf ihrem Transparent stehen: Die Arbeiterklasse muss kämpfen. Das sind die PCPE, das ist Partido de Comunistas Catalans. Hier protestieren Pflegearbeiter aus dem Pflegehilfsdienst. Die sagen, wir sind schon seit über 13 Jahren mit demselben Tariflohn. Wir haben es satt. Man respektiert uns nicht. Und es ist eigentlich eine ruhige, sehr schöne Stimmung. Es regnet ganz leicht. Der Himmel ist grau, Wolken verhangen. Ein Hubschrauber dröhnt oben. Aber es klärt sich auch ein bisschen auf. Es gibt also eine leichte Sonne, eine zaghafte Sonne, bahnt sich hoffentlich bald Bahn, bricht sich Bahn durch die Wolkendecke. Niemandsland, 91.4 FM. In Berlin ging der 1. Mai dieses Jahr friedlich zu, wie es allgemein heißt in der Presse und auch in den sozialen Foren und Medien. Friedlich und radikal heißt es da. Kundgebungen am Abend des 1. Mai in Berlin und Hamburg. Tausende auf Demo gegen Gentrifizierung im Berliner Villenviertel. Es gab ja früher mal eine Demo, die hieß Demonstranten besuchen die Spekulanten. Und diese Tradition wurde wohl auch dieses Jahr in Berlin im Rahmen des 1. Mai weitergeführt. Am Ende gab es Lob von der Gewerkschaft der Polizei. Ob das jetzt ein schmeichelhaftes Ding ist, lasse ich mal dahingestellt. Und die Revolverblätter mussten sich auf kleine Kritteleien an der Berliner Landespolitik beschränken. Die großen linken Demonstrationen am Abend des 1. Mai in Berlin und Hamburg verliefen weitgehend friedlich, wie die Gewerkschaft der Polizei, GdP, am Mittwoch mitteilte. Dies sei vor allem dem professionellen Einsatzmanagement seiner Kollegen zu verdanken, erklärte GdP-Chef Oliver Malschow. Allein in Berlin waren insgesamt 5.300 Beamte auf mehreren Demonstrationen, Kundgebungen und Straßenfesten im Einsatz. An der abendlichen Demo beteiligten sich nach Veranstalterangaben rund 15.000, laut Polizei 6.000 Menschen. In Hamburg zogen zur gleichen Zeit rund 3.000 Linke durch die Innenstadt. Auf der revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin waren viele Fahnen der kurdischen Befreiungsbewegung zu sehen. Viele Teilnehmer protestierten gegen die Verdrängung von Mietern aus der Innenstadt und forderten die Enteignung von Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen und Vonovia. Außerdem zeigten viele Solidarität mit den Arbeitskämpfen bei Amazon, Deliveroo und anderen Unternehmen. Die Taz schreibt hierzu, in Berlin dürfte derweil auch ein erheblicher Drogenpegel bei etlichen Demonstranten zum ruhigen Verlauf der linken Demo gegen Kapitalismus, Krieg und Rassismus beigetragen haben. Mich erstaunt so ein Kommentar, weil normalerweise trägt der Drogenpegel zum Gegenteil bei, zur Randale und zum Ausrasten von vielen Leuten. Insofern denke ich mir, diese Taz-Kommentar-Leute, die sind vielleicht nicht ganz auf der Höhe. Aber also irgendwo finde ich es typisch, Taz sowas zu schreiben, aber es kommt natürlich auf die Droge an, welchen Effekt die hat, und in dem Fall war sicher Cannabis, hat es da nach Cannabis gerochen, jetzt mit anderen Drogen werden die Leute aggressiv. Ne? Vielleicht hatten die Dealer da auch ein Beruhigungsmittel reingebacken in die Marihuana und in die Haschischkekse. Und dadurch waren die Leute so ruhig. Also ich war super friedlich am letzten 1. Mai. Ich wollte eigentlich hingehen auf diese Demonstration und habe aber dann am Ende doch nicht friedlich demonstriert, sondern überhaupt nicht demonstriert. Und wie kam das? Ich hatte die Idee, meine Schwiegermutter mitzunehmen. Ja? Die sitzt im Rollstuhl. Wir sind inzwischen weit über 90 Jahre alt, und dann sage ich, wir gehen jetzt runter auf die Straße, da ist eine Demonstration. Und dann wollte sie wissen, ja, was für eine Demonstration? Dann sage ich, ja, der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Und dann reißt sie doch den Arm hoch und fängt an zu singen. Soy nacional sindicalista, creo en las leyes del amor. Soy la falange del trabajo und so weiter. Soy la alegría y la justicia y soy la España imperial. Also die singt die Hymne del trabajo, die Hymne auf die Arbeit von der Falange. Ja, und dabei hat die Alzheimer, ja, und fragt mich innerhalb von einer halben Stunde 10-mal, wie ich heiße und wer ich bin und so. Aber dieses Lied hat sie noch drauf gehabt, ja, von der Falange, ne, aus dem spanischen Bürgerkrieg, ja. Und da habe ich dann gedacht, also, mit der gehe ich aber nicht raus, genau, heute. Mit der kann ich da nicht hingehen. Ja, ich habe hier gerade Bilder von der 1. Mai-Demo. Die heißt Wo eine Villa ist, da ist auch ein Weg. Hier hat jemand also Szenen und Bilder vom 1. Mai zwischen Demo und Party ins Netz gestellt. Maifest Oranienstraße, hier tanzen die Leute auf der Straße, es gibt Rapper, es gibt junges Volk, es gibt Hipster, es gibt die Schwarzkutten, es gibt Büchertische, Grillstände und auch ein herrlicher Sonnenschein machte das Ganze dann doch sehr angenehm und verlieh dem Ganzen einen Volksfestcharakter. Hier zum Beispiel der Lausitzer Platz, dann ist hier der Mariannenplatz auch und überall herrschte also fröhliche Feier- und Partystimmung in Berlin. So mancher hatte sich wohl bereits zuvor auf den vom Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg ausgerichteten Partymeilen mit Getränken versorgt, fährt die Taz fort in ihrem Bericht. Denn inzwischen gibt es nicht mehr nur das Familienevent Maifest, sondern auch noch das eher von Freiwilligen aus dem gesamten Bundesgebiet aufgesuchte Mai-Girlie im Görlitzer Park. Während sich die Entpolitisierung des früheren Kampftages der Arbeiter im Berliner Zentrum sowohl auf den Festen als auch auf den Demonstrationen zeigte, erlebte der Villenbezirk Grunewald einen Aufzug in beachtlicher Größe, dessen Teilnehmer originelle und pointierte Forderungen auf ihre Transparente und Plakate gemalt hatten. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 5.000, laut Polizei 3.500 Menschen, an der satirischen Rave-Demo gegen die Bildung von Parallelgesellschaften in den reichen Ghettos in der Hauptstadt Berlin. Der große Zulauf zeigt, dass die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum und die Empörung über Mietwucher mittlerweile das wichtigste politische Thema in Berlin ist. Kein Wunder, allein 2017 stieg die durchschnittliche Miete in der Hauptstadt um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. Ursprünglich hatten die Veranstalter nur mit einigen hundert Demonstranten gerechnet. In Hamburg nahmen knapp 3000 Menschen an einer Demo unter dem Motto Kapitalismus immer noch scheiße teil. Die Polizei war nach Angaben des NDR mit etwa 1400 Beamten, mehreren Wasserwerfern und einem Räumpanzer im Einsatz. Ja, hallo, ich grüße die Hörer. Die Hörer von Niemandsland. Ich bin aus Berlin und habe jetzt hier heute bei der Demonstration natürlich zum 1. Mai mitgemacht hier in Barcelona. Hier geht es jetzt ein bisschen härter ab. Das ist hier in Berlin, im Zentrum. Da gibt es Randale. Sieht so aus, als würden Leute da versuchen, einen Supermarkt zu plündern. Aber die Polizei ist direkt mit 2 Dutzend Wannen vor Ort und verhindert das. Thema Karl Marx Gedenkfeiern. Die Stadt will Kapital aus Marx schlagen. Trier vermarktet den 200. Geburtstag ihres größten Sohnes mit großem Aufwand. Nicht alle finden das gut. Toni Canti ist in Trier aktiv bei DKP und SDAJ. Es gibt hier ein Interview mit diesem Mann in der jungen Welt. Am 5. Mai jährt sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal. Trier möchte seiner gedenken und hat dazu eine Menge aufgefahren. Was ist da eigentlich los? Conny Canti sagt, das wird ein großer Bahnhof werden. Wahrscheinlich dürfte so viel los sein wie seit 50 Jahren nicht mehr, als die Stadt den 150. Geburtstag von Marx beging. Die SPD kommt zu einem Bundeskongress zusammen, zu dem nahezu die gesamte Parteispitze anrücken wird. Ex-Ministerpräsident Kurt Beck eröffnet als Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung die erneuerte Dauerausstellung des Karl-Marx-Hauses und Günter Jauch wird zu diesem Anlass die Geburtsurkunde von Karl Marx verlesen, die Jauchs Ur-Ur-Ur-Urgroßvater als zweiter Bürgermeister von Trier 1818 unterschrieben hat. Im Mittelpunkt steht aber am heutigen Samstag ein Bürgerfest zur feierlichen Enthüllung der Marx-Statue, die von der Volksrepublik China gestiftet worden ist. Dabei sollen auch der Vizeminister des chinesischen Informationsministeriums, der chinesische Botschafter aus Berlin und der Bildhauer Wu Weishan anwesend sein. Zu der Geburtsurkunde, da steht übrigens Karl mit C geschrieben drin. Aber er hat dann später da aus dem C dann ein K gemacht. Das war, also seine Unterschrift hat er immer mit Karl unterschrieben, mit K. Vielleicht war das schon ein Vorgriff auf das K hier im Spanischen von Ocupa. Wer weiß. Wer weiß, ja. Um die Statue gab es Streit, fragt die junge Welt den DKP-Mann Conny Canti. Wie ist der ausgegangen? Im Stadtrat wurde heftig darüber debattiert. Rechte Fraktionen hatten einen Antrag auf eine deutliche Verkleinerung dieser Statue eingebracht, der dann auch mehrheitlich angenommen wurde. Zudem gab es einen Antrag verschiedener Fraktionen, federführend von FDP und Bündnis 90 Die Grünen, die aus Anlass des Geschenks aus China die dortigen Menschenrechtsverletzungen verurteilt sehen wollten. Dieser Antrag wurde bei einigen Änderungen auch mit sehr großer Mehrheit angenommen. Naja, wenn China schon was stiftet für Marx, dann muss man aber auch die Menschenrechtsverletzungen Chinas ganz groß raushängen. Nicht alle sind demnach begeistert von Marx, den Feierlichkeiten und den Chinesen. Wer hat noch etwas dagegen, dass die Stadt diesen Mann jetzt so ausgiebig feiert? Die AfD lädt am Freitag unter dem Motto Kommunismus Opfer nicht vergessen, Marx vom Sockel holen, zu einer Veranstaltung mit Václav Klaus, dem ehemaligen rechten tschechischen Staatspräsidenten, ein und ruft am Samstag zu einem Schweigemarsch durch die Innenstadt auf, als Protest gegen die Enthüllung der Marx-Statue. Die Politsekte Falun Gong plant eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt und ein Trierer Bürger, der in der DDR aufgewachsen ist, will in den Hungerstreik treten und Mahnwachen abhalten. Viel los also, und das ganz offizielle Trier freut sich? Naja, der Trierische Volksfreund hat kürzlich treffend geschrieben, die Stadt wolle Kapital aus Marx schlagen. Dabei distanziert man sich an allen Ecken und Enden von allem, was Marx gesagt, getan hat oder auch davon, was je daraus gemacht wurde. Es handelt sich sehr viel eher um eine Marketingangelegenheit. Und so ist denn auch der Verdacht nicht ganz und gar abwegig, dass die Zustimmung zu dieser Statue auch aus Sorge um andernfalls verärgerte Chinesen erfolgte, die Trier Jahr für Jahr in großer Zahl besuchen. Klar, die will man natürlich gerne in Trier haben und deren Geld nimmt man natürlich auch gerne. Gibt es neben den Freunden eines vermarktbaren Marx auch, sagen wir, echte Freunde? Ja, die gibt es auch, mehr oder weniger. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung lädt zu einer Lesung mit Rolf Becker ein. Gregor Gysi wird sich vermutlich im Audimax der Universität für deren Benennung nach Marx aussprechen. SDAJ, DKP, Linksjugend, Solid und die Partei Die Linke rufen am heutigen Samstag zu einer antikapitalistischen Demonstration auf, zeitlich etwas versetzt zum Schweigemarsch der AfD. Im Anschluss daran veranstalten DKP und SDAJ eine Konferenz unter dem Motto »Der ganze Marx hat Zukunft« mit Gästen aus Luxemburg, Großbritannien, Frankreich und Kuba, auf der zugleich auch der Geburtstag der SDAJ begangen werden wird, der auf den Tag genau vor 50 Jahren in Essen zurückgeht. Okay, Themenwechsel. Kommen wir zum Thema Puigdemont. Es gibt einen mysteriösen Geldgeber. Das ist Puigdemonts Schatten. Brüssel, Neumünster, Berlin. Wo immer der abgesetzte Separatistenführer Carlos Puigdemont auftaucht, ist Josep Maria Matamala an seiner Seite. Hat der Unternehmer auch das katalanische Referendum finanziert? Nicht mal sein katalanischer Anwalt ist zu Carlos Puigdemont durchgedrungen. Aber Josep Maria Matamala steht schon da. Vor dem Amtsgericht Neumünster. Hier entscheidet eine Richterin an diesem Märztag über Puigdemonts Freilassung. Stoisch erträgt der 60-Jährige die Fragen der spanischen Journalisten. Sie bedrängen ihn, Matamala geht weiter, Hände in den Taschen, kein Wort, weiter Richtung Amtsgericht. Dort wartet Puigdemont, Matamalas Freund. Wer ist Josep Maria Matamala und welche Rolle spielt er im Fall Puigdemont? Das fragen sich viele, die Puigdemonts Odyssee verfolgen. Wo immer der abgesetzte Präsident nach der Flucht aus Spanien auftaucht, ständig ist der Unternehmer Matamala an seiner Seite. In Brüssel, Skandinavien, übrigens auch im Auto bei Puigdemonts Verhaftung in Neumünster und in Berlin, wo Puigdemont auf sein Auslieferungsurteil wartet. Ist Matamala nur ein echter Freund oder gehört er auch zu den mysteriösen Spendern, die das Abspaltungsreferendum im Oktober finanziert haben sollen, wie Puigdemont behauptet? An diesen Fragen hängt Puigdemonts Schicksal. Spaniens Justiz hat seine Auslieferung wegen Veruntreuung von Steuergeldern für das verbotene Plebiszit beantragt. Puigdemont hingegen hat vor dem OLG Schleswig erklärt, die Kosten seien aus privaten Spenden getragen worden. Josep Maria Matamala, kurz Jami, kommt wie Puigdemont aus Girona im Norden Kataloniens. Er ist mittelständischer Unternehmer und Lokalpolitiker der konservativen Partei Convergència i Unió, in der auch Puigdemont aufgestiegen ist. Diese Partei war natürlich für ihre unglaubliche Korruption und ihr Abkassieren bekannt. In den 90er Jahren arbeitet Puigdemont noch als Journalist. Matamala beschwert sich über einen Artikel, die beiden Männer lernen sich kennen, Jami und Carlas, das passt. Puigdemont ist seit seiner Jugend überzeugter Separatist. Matamala kommt aus einer katalanischen und katalanistischen Familie. Viele Jahre später, Frühjahr 2018, Matamala ist ständig an Puigdemonts Seite. Er ist mit ihm zu Konferenztouren unterwegs, hat ihn im Gefängnis besucht und in der Freiheit empfangen. Sein eigenes Leben stellt er hinten an. Er will auf den alten Kumpel aufpassen, in dessen schwersten Wochen, verlautet aus dem Puigdemont-Lager. Matamala leistet nicht nur seelischen Beistand. Er hat laut der belgischen Zeitung L'Echo die Villa bei Brüssel angemietet, wo Puigdemont bis zu seiner Verhaftung residierte. Das Gebäude soll 4.400 Euro Monatsmiete kosten. Puigdemonts Berliner Hotel um die 90 Euro pro Nacht. Woher kommt das Geld? Gehalt kriegt der Politiker seit seiner Absetzung nicht mehr. Nein, das ist falsch. Gehalt kriegt er. Meines Wissens, Werner, was weißt du darüber? Ich glaube, der Puigdemont kriegt seine Gehaltszahlung als Abgeordneter des katalanischen Parlaments weiter bezahlt. Aber gut. Müsste eigentlich, ja. Gut, ist egal. Jedenfalls. Matamala und seine Familie besitzen mehrere kleine Firmen. Unter anderem verdient der Clan Geld mit Druckereierzeugnissen sowie der Organisation von Veranstaltungen. Die beiden größten Firmen machten 2016 gut 700.000 sowie 1,4 Millionen Euro Umsatz. Ja, im Vergleich zu anderen natürlich nicht allzu üppig. Aber Puigdemont hat viele Amigos. Matamalas Mittel könnten zwar reichen, um Puigdemont eine Weile über Wasser zu halten. Die Kosten für das Referendum, für Kampagne, Urnen und Stimmzettel wird er aber kaum allein gestemmt haben. Das ist klar. Doch Puigdemont und seine Leute haben viele Freunde. Hinter ihnen steht ein Netzwerk mit nationalistisch gesinnten Unternehmern und Zehntausenden Freiwilligen. Diese Community oder Sekte hat das Referendum organisiert und finanziert. So jedenfalls schreiben es die Journalisten Laia Vicens und Xavier Tedo in ihrem Buch Operación Urnes, Operation Urnen. Es ist eine abenteuerliche Geschichte. Dem Buch zufolge bestellte ein Unterstützer mit dem Decknamen Juice 10.000 Plastikurnen in China und ließ sie von Guangzhou nach Marseille verschiffen. Den Kaufpreis, 100.000 Euro, zahlte er aus eigener Tasche. Als die Urnen dann Ende Juli 2017 in Marseille ankamen und sich französische Zöllner über die merkwürdigen Gebilde wunderten, erklärte ein Freund von Juice: Wir wollten das größte Plastikschloss der Welt bauen. Haha. Ihre heiße Ware lagerten die Separatisten zunächst im französischen Nordkatalonien, ehe sie die Urnen über die Grenze schmuggelten. Mit Eselskarren, Motorrädern, Fahrrädern und so weiter und so weiter. Die Millionen Stimmzettel für das Referendum hätten verschiedene Druckereien gratis hergestellt, erzählt Autorin Vicens. Deren Eigentümer wollten ihren Beitrag zum Referendum leisten, also haben sie Stimmzettel gedruckt, aus Liebe zur Sache. Die Durchführung des Referendums stemmte laut Vicens ein Heer von Freiwilligen aus Katalonien, Frankreich und Andorra. Die Regierung hat nur den Anstoß gegeben, mehr wäre zu riskant gewesen. Schließlich war Spaniens Justiz schon gegen Organisatoren eines anderen Plebiszits vorgegangen, das mit Staatsmitteln finanziert wurde. Puigdemonts Vorgänger Artur Mas und Mitstreiter wurde verurteilt, mehr als 5 Millionen Euro zu bezahlen. Vicens und Tedos Buch stützt Puigdemonts Version der privaten Spender. Aber stimmt sie wirklich? Die katalanische Zeitung Ara, Arbeitgeber der beiden Journalisten, steht den Separatisten sehr nahe. Und die haben großes Interesse, dass sich die Geschichte vom hehren Heer der Freiwilligen verbreitet. Denn die Richter am Oberlandesgericht haben Zweifel an der angeblichen Veruntreuung geäußert. Es sei denkbar, schreiben sie, dass Referendumskosten entweder tatsächlich gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr aus öffentlichen Mitteln oder sogar aus privaten Spendern finanziert wurden. Ob die Schleswiger Richter den Ex-Präsident wegen Veruntreuung ausliefern oder nicht, hängt von den Dokumenten und Erläuterungen ab, die Spaniens Justiz ihnen nachreichen soll. Der Ausgang ist offen, aber was immer mit Puigdemont geschieht, Jami Matamala wird ihm treu zur Seite stehen. Diese Probleme haben wir bei Contrabanda ja nicht. Ne? Nein, nein. Wir kriegen nichts, wir haben nichts. Wir haben Mäzene hinter uns, unsere eigenen Beiträge, dann ab und zu mal eine Spende wie die Corinne vor kurzem einfach mal 50 Euro abgedrückt hat und andere Leute auch schon. Ja, und eine andere Möglichkeit wäre ja, dass wir versehentlich mal eine Überweisung von der Deutschen Bank aufs Konto bekommen. Nee, die müssten wir eigentlich zurückweisen. Ja, ja gut, aber was denen passiert ist, der Deutschen Bank, da geht es um 28 Milliarden Euro, haben die einfach mal so kurz sich offenbar um 3 Nullen vertippt. Wahrscheinlich sollten es 28 Millionen nur sein. Und dann gingen 28 Milliarden auf ein anderes Konto, aber eben nicht auf unseres. Ne? Und auch nicht auf das Konto von einer Privatperson, sondern gingen auf ein anderes Konto von der Deutschen Bank. Da sollten wohl an der Terminbörse Eurex dann wieder irgendwelche Termingeschäfte gemacht werden, spekuliert werden. Aber das kann dann halt schon mal passieren. Ne? Mal sehen, ob sie sich in nächster Zeit mal wieder vertun und zufällig unser Konto eintippen. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Zwei einzelne Noten einer großen Sinfonie. So haben wir uns gefunden und waren zusammen die schönste Melodie. So weich und ganz leise, mit Liebe gewählt. Doch wie soll das Lied klingen, wenn der eine Ton plötzlich fehlt? Ich atme ein und atme aus, mach meine Augen auf und zu. Und ich höre all die Lieder und die ganze Musik, doch nichts klingt so wie du. Es knallt und zischt, es biegt und bricht. Es heult und faucht, es brennt und sticht und alles steht, weil die Welt untergeht. Doch sie dreht sich einfach weiter ohne dich. Ja, sie dreht sich einfach weiter ohne dich. Ich atme ein und atme aus, mach meine Augen auf und zu. Und ich höre all die Lieder und die laute Musik, doch nichts klingt so wie du. Nein, nichts klingt so wie du. Und an Tagen wie diesen, so wie heute, fühle ich mich. Dabei sing ich hier für so viele Leute, doch wünsch ich mir nur, du wärst mit dabei. Zwei einzelne Noten in meiner Fantasie, klingen sie noch zusammen wie die schönste Melodie. Ja, wir bleiben die schönste Melodie. Niemandsland. Die letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland. Ich weiß nicht, ob du die letzten Tage oder Wochen im Kino warst und den Hörerinnen und Hörern etwas empfehlen kannst. War ich nicht, aber bald werde ich das können, weil ja jetzt Wachoi die Renten für uns Rentner ein bisschen mehr erhöht, als vorgesehen war. Also vielleicht gehe ich nächste Woche ins Kino. 1,2% soll es mehr geben, ne? Oder? Ja, oder 1, ja, weiß ja auch nicht genau. Und aus Deutschland 3,2 ab 1. Juli. Also da läppert sich doch einiges zusammen, Werner. Hoch die Tasten. Ein Film, den wir hier erst einmal vorstellen, der heißt 7 Tage in Entebbe. 27. Juni 1976. Eine Gruppe palästinensischer und deutscher Terroristen kapert die Air France-Maschine 139 auf ihrem Flug von Tel Aviv nach Paris und erzwingt eine Landung in Entebbe, Uganda. Die israelischen Geiseln an Bord sollen gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Mit einem Ultimatum von nur einer Woche muss die Regierung in Israel eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Durchbricht sie ihre bisherige Maxime, mit Terroristen nicht zu verhandeln? Es folgen 7 Tage in Entebbe, die sowohl die Politiker als auch die Kidnapper ans Äußerste bringen. Willkommen in Entebbe, Uganda. Wir rufen alle revolutionären Bewegungen dazu auf, die Aufmerksamkeit auf den Kampf der Palästinenser zu richten. Es sind 239 Passagiere, davon 83 Israelis. Deutsche, die ein Flugzeug voller Israelis entführen. Juden! Ist dir klar, wie das für den Rest der Welt aussieht? Ich weiß, wie das aussieht, aber so ist es nicht. Wir wollen niemandem etwas tun. Wir sind Menschenfreunde. Wir müssen herausfinden, ob Idi Amin ihnen hilft. Wir dürfen nicht mit Terroristen verhandeln. Das wäre politischer Selbstmord. Wenn eure Regierung nicht verhandelt, dann werden alle 24 Stunden 2 Kinder erschossen. Daniel Brühl ist in der Rolle des deutschen Entführers Wilfried Böse zu sehen, der den revolutionären Zellen angehörte. Einer linksextremen Terrorgruppe. Sie war unter anderem an dem Anschlag auf eine OPEC-Konferenz in Wien 1975 beteiligt und solidarisierte sich wie viele linke Organisationen mit den Palästinensern. Brühl erzählt dem Spiegel gegenüber, dass er bei der Vorbereitung auf die Rolle jenen israelischen Soldaten traf, der Böse am Ende erschoss. Obwohl dieser Soldat Böse nur für wenige Sekunden sah, habe er keinen Zweifel daran, erzählt Brühl, dass der Terrorist niemals gezögert hätte, Geiseln zu töten. Padillas Film folgt eher den Schilderungen des französischen Bordingenieurs Jacques Lemoine, der Böse als zerrissenen Menschen beschreibt. Im Film begehrt Böse auf, als die palästinensischen Terroristen anfangen, die Geiseln in jüdische und nichtjüdische aufzuteilen. Wer tatsächlich für diese Aktion verantwortlich war, die weltweit Empörung auslöste, ist bis heute unklar. Der Regisseur Padilla macht Böse und seine Mitstreiterin Brigitte Kuhlmann, dargestellt übrigens von Rosamund Pike, zur Hauptfiguren seines Films. Sie rebellierten gegen die Generation ihrer Eltern, weil die für den Holocaust verantwortlich war. Doch nun richten sie selbst ihre Waffen auf Juden. Lässt der Film die beiden wirklich zu gut wegkommen, fragt der Spiegel in einer Kritik. Sicher wirken sie auch deshalb menschlicher, weil sich Terroristen heute nicht mehr fragen, ob sie töten dürfen, sondern wie viele Menschen sie töten können. Das war nicht vereinbart. Ich bin kein Nazi. Wenn du zweifelst, solltest du gehen. Warum bist du hier? Ganz einfach, ich will Bomben ins Bewusstsein der Massen werfen. Bist du bereit zu töten? Bist du bereit zu sterben? Sie haben im ganzen Gebäude TNT verteilt. Wir müssen handeln. Wenn Ihnen klar wird, dass wir kommen, fangen Sie mit dem Töten an. Und die Welt soll dabei zusehen. Knappe Haltung für alle! Jeder, der sich mir widersetzt, wird erschossen! Was auch geschieht, wir haben richtig gehandelt. Ja, also das war jetzt vor 40 Jahren ungefähr Entepe. Ne? Nochmal 10 Jahre vorher war der berühmte Drei-Tage-Krieg und davor natürlich auch schon das Problem mit Palästina. Und es geht halt immer so weiter. Und die letzte Nachricht von gestern Abend, wieder bei dieser Freitagsdemonstration, wurden mehr als 1150 Palästinenser verletzt, sagt die Süddeutsche Zeitung. Ne? Und allein gestern 83 davon wurden von scharfer Munition getroffen. Also seit diese Proteste losgingen, schon vor ein paar Wochen, insgesamt 2000 mit scharfer Munition wurde auf die geschossen. Ich weiß nicht, und schon irgendwie zwischen 40 oder 50 Tote dabei. Das wäre der letzte Stand zum Thema. Ja, was gibt's noch? Ja, Film und Veranstaltungen. Veranstaltungen heute auch, 5.5. Es gibt in Deutschland in bis zu 21 Städten Demonstrationen, Aktionen für die Cannabis-Legalisierung. Legalize it. Und ist übrigens ein weltweiter Aktionstag, Global Marijuana March. Und also Düsseldorf, Köln, Passau, Berlin, Dresden, überall wird demonstriert heute dafür. Und die größte Demonstration ist offenbar vorgesehen in einer Woche, am nächsten Samstag, und zwar in Freiburg. Da gab es ja heute Nacht schon ein leichtes Erdbeben da in der Müllheim in der Nähe. Ja, mal sehen, ob es da auch zu einem Erdbeben kommt dann nächste Woche in Freiburg. Aber das haben wir ja schon früher gesagt, vor 50 Jahren. Also du bist doch hoffentlich auch dafür. Ne? Lieber bekifft als high, aber lieber bekifft als high society natürlich. Ja, high sein, frei sein. Haschisch muss dabei sein, ja, haben wir vorher gesagt. Also das wären Aktionen von heute und dann natürlich wie immer nächste Woche am Dienstag Kino im Goethe-Club. Am nächsten Dienstag am 8.5. um 20 Uhr der Film Auf Wiedersehen Amerika, Regie Jan Schütte. Und ich habe mir den Trailer angeguckt, es scheint ganz witzige und interessante Geschichte zu sein. Da geht es um drei Emigranten, eine katholische Polin, ihr jüdischer Mann und dessen Freund. Nachdem sie dann jahrzehntelang in New York gewohnt haben, möchten sie jetzt wieder nach Europa, und zwar nach Polen, und müssen dann aus irgendwelchen Gründen die Reise in Berlin unterbrechen. Und am Ende, das Ehepaar richtet sich dann wieder in Polen ein mit den Dollars, die sie da in den USA erspart haben. Und der Freund, der hat eine Frau kennengelernt und geht mit der zurück in die USA. Und genannt wird diese ganze Geschichte eine melancholisch sanfte Komödie. Am nächsten Dienstag um 8 Uhr im Goethe-Institut. Und gratis, ne? Wie immer. Genau, gratis. Das ist doch wichtig. Das habe ich völlig vergessen. Und Deutsch mit spanischen Untertiteln. Ne? Also, da gibt's keine Ausreden mehr. Land ist immer Frühling. Was reden Sie denn da? 91,4 FM bei Contrabanda. Das wissen Sie doch. Ach so, ja, da haben Sie recht. Tschüss. Tanker kollidiert, war anscheinend weh. öfter passiert, öfter passiert, öfter Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Karl Marx. Tschüss Werner, alles Gute. Schönes Wochenende. Das war Karl Marx und ich meine, es gibt ja noch Alternativen zu dieser Hymne auf die Arbeit von der Phalange. Ne? Es gibt die Internationale, dann gibt's Negras Tormentas agitan los aires und so weiter, a las barricadas, hijo del pueblo und so weiter, und die reden ja auch davon, ne? Rojo pendón, no más sufrir und so weiter. Aber die Internationale ist doch auch ganz gut, ne? Ja, tschüss, alles Gute, Werner. Mach's gut. Ja, schönes Wochenende. Gleichfalls und dann sehen wir uns nächste Woche. Liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, Sie können die heutige Sendung ab Montag oder Dienstag im Podcast nachhören, wenn Sie möchten, unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Ich lade Sie zum Weiterhören ein. Hier bei Kontrabanda FM gibt es noch mehr hörenswerte Sendungen. Ein wunderschönes Wochenende. Werden und bleiben Sie glücklich. Tschüss. Mai. Es ist 18.30 Uhr. Diesmal befinde ich mich an der Plaza San Jaume. Und hier hat offensichtlich der Separatismus sein sogenanntes Maifest. Hier sieht man flämische Fahnen vom flämischen Block. Und wie gesagt, die Indepes-Fahnen. Und hier hat also der katalanische Nationalismus den 1. Mai für seine Zwecke zur Schau gestellt. Vielleicht 1500 Personen, alle eingewickelt in Katalanistenfahnen, in die Esteladas. Und die üblichen Forderungen für eine freie Republik und lass die Gefangenen frei und so weiter. Hier wird also die Formel aufgestellt, dass der katalanistische Nationalismus gleichbedeutend wäre mit mehr Arbeiterrechten und mehr Rechten auch für die Frau und weniger Diskriminierung. Das ist ungefähr die separatistische Formel, die hier aufgestellt wird. Viele glauben das und hier sind viele gelbe Schleifen und gelbe Rucksäcke und die Katalanisten fahren versammelt. Und was mir auffällt ist, auf dem Dach der Generalitat ist sowohl eine spanische als auch eine katalanische Fahne und ebenfalls auf dem Dach des Rathauses. Die sogenannte Republik und die Rechte der Arbeiter. Ein Luftschloss, das die Katalanisten den Arbeitern jetzt am 1. Mai vor Augen stellen.